Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Weißt du, wie es ist? Diese eigene Sekunde. Zwischen Schlafen und Aufwachen bist. Diese eigene Sekunde. Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist? Wenn du für einen Augenblick das Leid der Welt vergisst. Diese eigene Sekunde. Wenn du für einen Augenblick das Leid der Welt vergisst. Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist? Hallo? Diese eigene Sekunde. Hallo? Zwischen Schlafen und Aufwachen bist. Diese eigene Sekunde. Wenn du an